Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute wieder mit dem Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. Dieses ist mal wieder eine Sendung, in der es nicht um eine Band geht, um eine Zeit, um ein ganz bestimmtes Genre der Rock- und Popmusik. Aber es gibt eine Klammer, die alle 25 Stücke bis 3 Uhr zusammenhält. Unser Thema der kommenden 2 Stunden: von Abracadabra bis Sabadak, Lautmalereien. In diesem Soundcheck wird viel gesungen, aber was da genau gesungen wird, beziehungsweise was es bedeutet, das bleibt ziemlich oft unklar. Unser Streifzug durch allerlei Lautmalereien umfasst Altes und Neues, Sperriges und Populäres, Jux und Ernstes. Ich habe versucht, in meiner Auswahl möglichst viele Bereiche abzudecken. Dabei musste das ein oder andere Lied dran glauben, das auch gut in diesen Zusammenhang hineingepasst hätte. Es gibt einfach zu viele Stücke, wie eben das Sabadak von Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch. In all den Jahren Schalalalali, Shananana, Chirpy Chirpy, Cheep Cheep, Duwa Didi Didi, Yekiti Yek und so weiter und so weiter. Das war schon in den 50er Jahren so. Zum Beispiel hier die erste Hitsingle von Roy Orbison 1956, Ubi Dubi. Hey baby, jump over here when you do the ooby dooby. I just gotta be near ooby dooby. Rock'n'Roll war die Lautmalerei von Anfang an da. Wop, bappe, lubab, lob, bam, boom. Diese Zeile aus Little Richards Tutti Frutti wählte Nick Cohn als Titel für sein berühmtes Buch über die Entwicklung der Rockmusik. eben eine Coverversion dieses ersten richtig wilden Rock'n'Roll-Hits, eben Little Richard's Tutti Frutti von 1956, in einer Version der englischen Flying Lizards. Die machten sich Anfang der 80er Jahre einen Namen mit ihren merkwürdigen Versionen bekannter Hits, schräg, dilettantisch, kühl, aber immer, jedenfalls auf ihre Art, nah beim Original. Und so konnten wir den Text genau hören. Das können wir auch gleich bei Magma, nur dass wir noch weniger verstehen. Denn diese französische Gruppe um Christian Vandere sang seit den frühen 70er Jahren in ihrer eigenen Sprache. Kobayanisch nannte Vandere diese Mischung aus slawischen und baltischen Sprachen. Manchmal klang es auch ein bisschen deutsch, dann wieder mehr Esperanto. Stücke von Magma hießen etwa Mechanik Zain, Köhn Tark, Tröller Tanz oder hier gleich gesungen in der Fantasiesprache Kobayanisch. Das Titelstück des Magma-Albums von 1976, Üdü Vüdü. Yeah. Der Kunstsprache bei Magma war das eben bei Astrud Gilberto eine Art Nichtsprache. Sie sang, aber ohne Text. Vielleicht ist das ja sogar die ursprünglichste Art des Singens, bestimmt sogar la la la la la bei Kindern oder dab di dab di da. In komponierten Liedern kommt dann doch meistens Text dazu. Das ist in der Rock- und Popmusik nicht anders als beim klassischen Repertoire. Aber auch da gibt es sozusagen neutrale Vokalisen wie in Debussys La Mer. Oder lautmalerische, dramatisch, hochgeputscht wie bei Wagner, die Walküren oder Hagens Joho. Aber da kennen sich andere besser aus. Zurück zu unserem Thema Song with No Words, ein programmatischer Titel für ein Stück auf David Crosbys Soloalbum If I Could Only Remember My Name 1971. Und ein Jahr vorher hatte auch der Meister selbst keinen Text. Bob Dylan mal ziemlich sprach, aber nicht stimmlos, Wigwam. Song with No Words. So hieß das Lied eben von David Crosby. Und davor lief ein weiteres dieser Art, Bob Dylan. Aber ab jetzt wird wieder gesungen. Ob die Texte dabei immer höheren Ansprüchen genügen, sei mal dahingestellt. Aber darum geht es in der Popmusik ja auch erstmal nicht. Es werden ja auch nicht alle für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen wie Bob Dylan. Und selbst der hat sich ja bei Wigwam eine Auszeit genommen, was das Texten angeht. Als nächstes hier etwas aus der 60er Jahre Hitfabrik des Produzenten Phil Spector, Zippedi-Duda. Da da da, it's all I want to say to you. Anfang der 80er Jahre war schon nicht unumstritten, was The Police auf dieser Single sang. Jedenfalls bei Teilen der Fans und auch der Kritik. De du du du, de da da da. Aber was dann etwas später zu Trios großem Hit gesagt und geschrieben wurde, kam mir reichlich übertrieben vor. Als wenn die Sprache, die Kultur vor die Hunde ginge, wo es doch nur ein kleines Popliedchen war, dazu noch ziemlich pfiffig produziert, wie ich auch heute noch finde. Aha, aha, aha. Bala bala, my baby, bala bala.

Da haben wir gerade noch die Kurve gekriegt vom leichten zum ernsten Fach. Zuerst Trio, da, da, da, danach die 60er Jahre Mutter alles Belanglosen. Balla Balla von mit der Berliner Beatband The Rainbows. Dann aber Yvonne Cornelius alias Niobe mit ihrem unbedingten Willen zur Kunst. Sanu Kiki. Was sie singt, soll wohl auch gar nicht ablenken vom freien Gestalten fern jeder außermusikalischen Bedeutung. Ein verstehbarer Text, so sehe ich das, wäre da nur eine Reduktion auf einen normalen Pop-Kontext. Aber wir führen hier im Soundcheck keine Pop-Diskurse, sondern spielen vor allem Musik. Bis zu den Nachrichten noch Sigur Rós aus Island. Ob isländisch oder die von Sänger Jónsi entwickelte Kunstsprache Hopeländisch, wir verstehen eh nur Bahnhof. It's you.